die Welt erscheint so klein und macht uns nur greif. Doch was ich heute sehe, ist das, was ich morgen nicht mehr weiß. Love, I want to fall.